aber das ist reine Beweiskraft. Gegen Beißkraft, Seifenblasen, NOS, Gas gegen COS, Cosplay, Punks, Plantagen, Trank. Für euch bin ich das Rockleader Quick 4 Overload. Provoziert hin und wieder, Gurte, Match auf Bock, Bier, Hierarchie, Gewitter auf Twitter, preissensibel, Hip-Hop, Family, Free, Comic, Credibility. Ice Cream zu Skalle, ich bin vom Sternzeichen her Mercedes-Benz und das passt zu meinen Genen, denn wenn du meinen Penis kennst, denkst du eher mehr an Präsenz, Kompetenz, Eleganz, aber nicht Transparenz. Hopp, hopp, Tunte, hohe Schnalz mit der Zunge, halt ein Limousinenschwanz, du hältst dagegen mit dem Trinkrohr schon im Vitrinenglas und fällst durch das Sieb wie Trinkwasser im Hahn dur und deine Handlampen gespannt, fahren vergleichbar eher ein Biogastank oder Kutsche, klein Wagen, Leihwagen, Leichenwagen voller reiner Luft. Wie der Inhalt einer Seifenblase. Deine Alte ist kein Apfel, hat trotzdem ein Wurmloch, hat dauernd ihre roten Tage, wie die Antifa in Kopenhagen. Jede Woche läuft sie rot an, als wär sie chronisch vor ihren Kopf geschlagen. Du steigst in die Braunkohle und erwachst nackt, betrunken im Ruhrpott und erholst dich im Kurort. Von meinem Schulterwurf ab in die Shitpresse, ich falte dich auf die Dicke eines Spickzettels. Lowspot, Botox, Crowbox, Guano Apes, Guantanamo Bay. Aber Zuckerkügelchen, Streukugel vom Gobuli. Müsst man noch üben, sonst geht das in die Hose. Wie die Hand meiner Ho auf der Suche nach Drogen. Das Fraunhofer Institut nimmt Schlobloben, um Salafisten zu klonen. Masuristen, Kondom, Reisbrot, Chrom, zweites iPhone ist das Klarkabel. Ich bin nicht Bacteria, ich bin Bacteria. Hardy Part, Party Hard. Sie hat dicke Backen wie ein Koi-Karpfen. Nacktscanner, kompakter Penner. Obama, Barack Center. Doch schießen die Luft wie ein Flakkämpfer. Stilllebenmaler, Füllfederhalter, Zuckerberg, Schuckerwerkenberg, Deutsche Bahn, Räucherzwiebeln, Frontier, Fruchtsaftpresser, Heizkostendämpfer, Fruchthaben, Vorstrafen, lass uns feiern, man, der Tag war kurz, die Nacht ist lang. Soda Complex, so hin, wo das Rotwein wächst, Fahrstuhlmusik, Honeymoon, Dick Joe, Schwanzwitze, Nachtschatten, nackt machen, kompensieren, kompassieren, zwei der letzten ihrer Art, Gashandwerker, Gashandzähler. Sei bei Better Fall beim Messer, das Gefühl, wenn du Kind bist und dir eine was von den Sternen erzählt, ein Durchspiel, stille Post, wie die vier apokalyptischen Reiter fallen mit Fachzentralen und Spionage, Daten über Fokus am Donnerstag und solidarischen Armen, übers Land, das Kapital, Monarchisten, Staates, ich sehe Gleisbauer, Freimaurer in reinen Raumverhältnissen, sie meißeln Steine in Kleinstbaustellen, Bitch, du bist vergangenheitsfokussiert wie Anno 1803 Programmierer, du hast mir Respekt zollen, Kaulquappen, Vollface, denn mein Hashtag wird so oft gesprayt wie Deodorant in Sonnenbank, Flavortakes, die Rautaste lebt nicht nur bei Commander Stromberg, die Fahne wehen im Wind wie bei Commander Conquer.